Ihr hört Schramatz musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 10 mit Jill Evans, Jimi Hendrix, Julio Martinez Oyanguren, Scrapper Blackwell, Joe DiOrio, Mississippi John Hurt, Al Pettaway, Roy Lanham, Mongo Santa Maria, Emily Remler, Elsa Soares, Tower of Power, Edwin Starr und The Velvet Turner Group. Sechsundsechzig traf der 14- oder 15-jährige Velvet Turner, den 23- oder 24-jährigen Jimi Hendrix, der zu dieser Zeit noch ein lokaler und relativ unbekannter Musiker war. Man freundete sich an und der gitarrenverrückte Velvet Turner nahm Unterricht bei seinem älteren Freund. Nach Hendrix Tod gründete sich die Velvet Turner Group, die 1972 eine Platte veröffentlichte, die mehr oder minder unbeachtet blieb. Wir hörten daraus Talkin' 'Bout My Baby, ein Original von Velvet Turner. Der Pianist, Arrangeur, Komponist und Bandleader Gil Evans wurde 30 Jahre vor Jimi Hendrix in Toronto geboren. 1974 nahm er ein Album auf, das die Musik von Jimi Hendrix in den Vordergrund stellte. The Gil Evans Orchestra plays the music of Jimi Hendrix, mit dabei unter anderem John Abercrombie an der Gitarre, David Sanborn am Altsaxophon und Marvin Hannibal Peterson an der Trompete, und er singt auch den folgenden Titel, Crosstown Traffic. Get it, girl. fun. But little darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, all I can see is a traffic jam up ahead. You're just like so hard to get through to you. I don't need to run over you, girl. All you do is slow me down. And I got better things waiting for me on the other side of town. I got so many better, juicy kind of things. Get on back, baby, let me through. Cause I got some big, pretty things waiting for me on the other side of. Don't slow me down, baby. Good God. Just move on back, baby. I'm going on the other side. Don't slow me down, baby. Ja, natürlich, Jimi Hendrix, Hear My Trainer Coming, auf einer 12-seitigen Gitarre gespielt, die nicht mal seiner war. Ich glaube, Jimi Hendrix spielte fast nie akustische Gitarre. Deshalb muss man sagen, das war sehr gut. 1938, 30 Jahre vor der Hendrix-Aufnahme, die wir eben hörten, wurde die E-Gitarre gerade mal erfunden. Julio Martinez Oyangoren spielte natürlich eine klassische Gitarre. Wir hören den Titel Arabia aus dem Jahre 1938. Noch einmal 10 Jahre davor nahm der Gitarrist Scrapper Blackville den Panel Farm Blues auf. Blackville stand meist etwas im Schatten des bekannteren Pianisten und Sänger Leroy Carr, mit dem er ein sehr erfolgreiches Duo bildete. On my way to the panel farm. Early one morning on my way to the panel farm. Baby all locked up and ain't done nothing wrong. Loaded in a dog wagon and down the road. Loaded in a dog wagon and down the road we go. Oh baby, you don't know. And to the office, then to the bathhouse we go. Into the office, then to the bathhouse we go. And with the light shower, baby, we change our clothes. Ah, last night, baby, it seemed so long. Ah, last night, oh, baby, it seemed so long. All locked up, ain't done nothing wrong. I'll tell you people, the pedal farm is a lonesome place. I'll tell you people, pedal farm's a lonesome place. And no one there to smile up in your face. Oh, baby, baby, it won't be so long now. Oh, baby, baby, it won't be so long now. Before you, daddy, he'll be coming home. Oh, baby, baby, won't you come after me? Oh, baby, baby, won't you come after me? My time is up, Pelham Farm has set me free. Joe DiOrio war als Gitarrenlehrer mindestens genauso bekannt wie als Sideman und er spielte mit Saxophonisten wie Sonny Stitt oder Stan Getz und Gitarristen wie Pat Metheny oder Robin Ford. Im folgenden Titel India aus dem Jahre 1975 ist er solo zu hören. Mississippi John Hurt war auch eher ein Solokünstler. In dem Titel Moanin' the Blues aus dem Jahre 1964, also nach seiner Wiederentdeckung, hören wir ihn mit dem 1940 in Georgia geborenen Gitarristen Patrick Sky, der auch diese Sessions leitete und als Produzent angesehen werden kann. Thank you. baby. Yeah, just call me one more time. No, no, baby, I don't wanna go. No, no, baby. Honey, you lied to me like you did before. A girl that one, yes, she's moaning, crying. Never good in that one. Never good in that one. Yes, she's moaning, crying. Yes, the way she's moaning, crying. Yeah, I don't wanna go. No, no, baby. Honey, you lied to me like you did before. Oh, yeah. I come home today. Be rubbing me, sure might drive me away. Be rubbing me, baby. Sure might drive me away. Baby, then again I don't. Sometime I do. That's all right, baby. Just give me just what I want. Yeah, she's grieving and crying. Little girl in that room. Yeah. I was grieving and crying. I was crying morning. Der amerikanische Gitarrist Al Pettoway, den wir mit Firefly Waltz aus dem Jahre 2020 hören werden, ist stark geprägt von keltischer Musik sowie Musik der Appalachen. Letztere übte in den 20er und 30er Jahren starken Einfluss auf die Country-Musik und andere amerikanische Folkmusik aus. Sie ist mehr oder minder durch irisch, schottisch und englische, aber auch afroamerikanische Einflüsse geprägt. Um Verwechslung vorzubeugen, die Appalachen sind eine Gebirgsregion im Osten der Vereinigten Staaten. Roy Lanham ist vermutlich weniger bekannt als seine Zeitgenossen Chet Atkins oder Merle Travis, dennoch wird er in jeder Hinsicht als ebenbürtig eingestuft. Roy Lanhams wohl bekanntesten Aufnahmen sind die, die er mit den Sons of Pioneers zwischen 1961 und 1986 machte. The Sons of Pioneers waren eine Country-Institution, deren Mitglied unter anderem Ken Curtis alias Festus aus der Western-Serie Rauchende Colts war. Dieser gehörte er allerdings Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre an, als The Son of Pioneers mit Ghost Riders in the Sky einen großen Hit hatten, der unter anderem die Doors zu Rider on the Storm inspirierte. Nun gibt es aber endlich Musik, Al Pettoway, Firefly Waltz, danach Roy Lanham, Picnic for Strings. Thank you. Gitarrenmusik eine kleine Pause von diesem Instrument, allerdings wirklich nur klein. Wir hören Mongo Santa Maria Afro Blue aus dem Jahre 1959 und diese Aufnahme ist ohne Gitarren. Allerdings kommt gleich danach Emily Rambler mit ihrer Version von Afro Blue 1982 als Solo-Version. Thank you. einer anderen Folge des Musikalischen Fundbüros habe ich bereits zwei Instrumentalversionen von Canto Ossania gespielt. Eine von Baden-Powell, die andere von John Fay. Jetzt hören wir eine Vokalversion. Elsa Soares, Canto Ossania. Que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz vai, não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou, não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha não cai, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Seit 1968 gibt es die Gruppe Tower of Power. Ihre Musikrichtung kann man als Rhythm and Blues und Funk bezeichnen. 1972 nahm sie den Titel Down to the Nightclub auf, aber sie sind auch auf Aufnahmen anderer Künstler zu hören, speziell die Hornsektion, also die Bläser, die hat man schon bei Carlos Santana, The Grateful Dead, John Lee Hooker, ach und was weiß ich wen noch gehört. Down to the Nightclub mit Tower of Power. People be down to the nightclub. Eingefleischte Soul-Fans wissen, Charles und Willie Hatcher wurden in Nashville, Tennessee geboren. Na und, kann man jetzt sagen, aber wenn ich sage, dass Charles Hatcher in Soul-Kreisen und darüber hinaus als Edwin Starr bekannt ist und mit War einen Superhit hatte, dann sieht die Sache vielleicht doch etwas anders aus. Den Superhit spiele ich natürlich nicht. Den hört man noch relativ häufig im Radio oder sonst wo. Ich beschließe diese Sendung lieber mit positiven Headline-News. Die werden weitaus seltener präsentiert. Sowohl die von Edwin Starr als auch an sich. Auf Wiederhören. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Frank Framat Matthias. Bis zum nächsten Mal. You hear them say,